Kapitel 16. Fragen, die mir besonders oft gestellt werden. Ich habe festgestellt, dass es mir fast unmöglich ist, meine Gewohnheiten zu ändern. Ist das realistisch? Bin ich da der Einzige? Nein, Sie sind nicht der Einzige. Ich möchte Ihnen erklären, warum das so ist. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Fernsehsendungen über die Apollo-11-Mission oder haben die Bilder in einem neueren Video oder Film gesehen. Wer die Ereignisse damals am Bildschirm miterlebte, war bis in die Haarspitzen fasziniert. Wir trauten unseren Augen kaum. Wir sahen tatsächlich Menschen über den Mond gehen. Wofür wurde bei jener Reise ins Weltall wohl die meiste Kraft und Energie aufgewendet? Für den etwa 400.000 Kilometer langen Flug zum Mond? Für die Rückkehr zur Erde? Für die Umkreisung des Mondes? Für die Trennung der Mondfähre vom Mutterschiff und das Manöver zum Wiederandocken? Für das Abheben vom Mond? Nein, für keines dieser Dinge. Nicht einmal für sie alle zusammen, sondern für das Abheben von der Erde. In den ersten paar Minuten und auf den allerersten Kilometern der Reise wurde mehr Energie verbraucht als für die halbe Million Meilen in den folgenden Tagen. Auf diesen ersten Kilometern war die Schwerkraft ungeheuer stark. Um in den Weltraum zu gelangen, war ein innerer Antrieb erforderlich, der die Summe der Schwerkraft und des Widerstands, den die Erdatmosphäre bot, überstieg. Danach aber war für all jene anderen Dinge kaum noch Energie nötig. Als einer der Astronauten gefragt wurde, wie viel Energie es gekostet habe, die Mondfähre vom Mutterschiff zu trennen, um auf dem Mond landen und ihn erforschen zu können, antwortete er sogar: Weniger als den Atemzug eines Babys. Diesen Flug zum Mond können wir als sehr eindrucksvolle Metapher für das benutzen, was erforderlich ist, wenn wir aus alten Gewohnheiten ausbrechen und neue erschaffen wollen. Die Schwerkraft der Erde entspricht den tief eingeschliffenen Gewohnheiten, den durch unser Erbgut, unsere Umwelt, unsere Eltern und andere wichtige Personen programmierten Tendenzen. Die Erdatmosphäre können wir mit den gesellschaftlichen und unternehmerischen Kulturen vergleichen, zu denen wir gehören. Diese beiden Kräfte sind sehr stark. Um abheben zu können, brauchen wir einen inneren Willen, der größer ist als beide zusammen. Dann aber werden Sie darüber staunen, wie groß Ihre neue Freiheit ist. Die Astronauten haben beim Start so gut wie keine Freiheit. Sie können nichts anderes tun, als das Programm auszuführen. Sobald Sie sich aber aus der Schwerkraft und der Atmosphäre der Erde gelöst haben, erleben Sie einen unglaublichen Anstieg, ein wahres Aufwallen von Freiheit und haben dann sehr, sehr viele Optionen und Alternativen. Wenn Sie einfach losgehen, den achten Weg entlang, die innere Stimme finden und andere dazu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, und nicht von ihm abweichen, werden Sie die Kraft dieser neuen Gewohnheit entwickeln und in der heutigen Welt mit ihren enormen Herausforderungen, ihrer ungeheuren Komplexität und ihren zahllosen Chancen wachsen und sich ändern können. Ich finde das, was Sie lehren, einerseits sehr aufregend und interessant, andererseits bezweifle ich, dass ich es wirklich umsetzen kann. Das ist sehr ehrlich. Bevor Sie versuchen, sich mit der Frage Ihrer Kompetenz zu befassen, sollten Sie sich aber zunächst zwei andere Fragen stellen. Bei der ersten geht es um den Wert. Sollte ich es machen? Bei der zweiten geht es um die Motivation, um Ihre einzigartige innere Stimme und Ihre Leidenschaft. Will ich es machen? Nur wenn Sie diese beiden Fragen bejaht haben, sollten Sie sich mit der Frage, ob Sie es machen können, beschäftigen. Dabei geht es um Ihre Kompetenz, und die hat etwas damit zu tun, dass Sie sich das richtige Training und die nötige Ausbildung verschaffen müssen. Diese drei Fragen dürfen Sie nicht durcheinander bringen. Versuchen Sie nicht, auf eine Frage nach dem Wert eine Antwort zu geben, die sich auf das Training bezieht. auf eine Frage nach der Motivation eine wertbezogene Antwort oder auf eine Frage nach der Kompetenz eine motivationsbezogene. Denken Sie klar und sorgfältig über die drei Fragen nach. Sollte ich es machen? Will ich es machen? Kann ich es machen? Halten Sie sie voneinander getrennt, damit Sie den besten Ausgangspunkt finden können. Warum ist das Thema Führung heute so brandaktuell? Die New Economy beruht primär auf Wissensarbeit. Das bedeutet, der Wohlstand hat sich vom Geld und den Dingen zu den Menschen verlagert, zum intellektuellen und sozialen Kapital. Unsere größte finanzielle Investition ist die in die Wissensarbeiter. Die Wissensarbeit hat sich ebenfalls verschoben, nämlich von einem arithmetischen zu einem exponentiellen und geometrischen Beitragspotenzial. Diese Form des intellektuellen und sozialen Kapitals ist der Schlüssel zur Optimierung aller anderen Investitionen. Außerdem veralten die aus dem Industriezeitalter stammenden Systeme mit ihrem Management durch Kontrolle und der Betrachtung der Menschen als Kostenfaktor aufgrund der Wettbewerbskräfte des Marktes zunehmend und oder sie funktionieren nicht mehr richtig. Schließlich kommt man immer mehr zu der Erkenntnis, dass die menschliche Dimension, besonders die Vertrauensebene, die wahre Ursache aller Probleme ist. Die weichen Faktoren sind in Wirklichkeit die harten, die schwierigen, und das begreift allmählich jeder. Deshalb ist Führung die höchste aller Künste. Sie ist die Kunst des Ermöglichens. Mir kommt das alles zu idealistisch und moralistisch vor. Ist angesichts der herrschenden Bedingungen überhaupt irgendetwas davon wirklich möglich? Die tiefere Frage, die Sie stellen müssen, lautet: Gibt es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum? Mit anderen Worten, haben wir wirklich wahrhaftig die Freiheit zu wählen, unabhängig von den Umständen? Wenn Sie diese Frage ehrlich mit Ja beantworten können, werden Sie erkennen, dass Idealismus Realismus ist. Die elektronischen Wunderdinge der heutigen Zeit können wir nicht sehen. Aber wir verlassen uns trotzdem auf sie und wissen, dass sie real sind. Bevor sie entdeckt oder erfunden wurden, waren sie nicht real, sondern bloß idealistisch. Wenn Sie sagen, diese Dinge seien zu moralistisch, setzt das Recht und Unrecht voraus. Im Grunde unseres Herzens wissen wir, dass es zwischen Recht und Unrecht einen Unterschied gibt. Und dass andere Konsequenzen folgen, wenn wir uns für das entscheiden, was Recht ist, als wenn wir das wählen, was Unrecht ist. Deshalb sind diese Ideen idealistisch und moralistisch. Und beides ist sehr realistisch. Sie sagen, eines der Grundprobleme sei, dass wir in einem Zeitalter der Wissensarbeiter das Modell des Industriezeitalters benutzen. Wir sind aber doch immer noch ein Industriestaat. Wo wir auch hinblicken, wir sehen überall Industrie. Das stimmt. Aber die Wertschöpfungsarbeit wird dort immer mehr von Wissensarbeitern geleistet, nicht mehr von Industriearbeitern. Wir sprechen also nicht darüber, die Industrie abzuschaffen, wir sprechen vielmehr über die Verwendung eines anderen Führungsparadigmas in der Industrie. Dieses Paradigma kann sogar in der Landwirtschaft Anwendung finden. Außerhalb der Städte gibt es ja überall Bauernhöfe und diese produzieren heute einen Mehrwert durch die Stärken des Industrie- und Informationszeitalters. Wir sprechen eher über einen Denkrahmen als über eine physische Umgebung. Wie weit gilt all das bei einer schlechten Wirtschaftslage bzw. bei einer guten Wirtschaftslage, aber in einer schwächelnden Branche? Es gilt dann umso mehr, einfach weil die größte Ressource die kreative Kapazität von Leuten ist, die in schlechten Zeiten Lösungen in Form einer dritten Alternative finden. Die natürliche Tendenz ist jedoch, zum transaktionalen Modell des Industriezeitalters zurückzukehren, also zu Anordnungen und Kontrolle, was sich aber langfristig nicht aufrechterhalten lässt. In kurzfristigen Krisen, wo die Kultur einen gemeinsamen Zweck, nämlich zu überleben hat, kann der autoritäre Ansatz durchaus Erfolg bringen. Wie Eisenhower einmal sagte, gegenüber dem Mann im Schützenloch ist Demokratie nicht angebracht. Letztendlich braucht man aber die tiefe Einbeziehung aller, um signifikante Veränderungen nachhaltig zu machen. Und das geht nur mit einer Führung, die auf erwiesener moralischer Autorität beruht. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den 7 Wegen und den 4 Rollen effektiver Führung? Wir haben viel Zeit und Geld in das Training der 7 Wege investiert. Sie wissen ja, dass die 7 Wege auf Prinzipien beruhen. Die damit verbundenen Gewohnheiten sind Charakterprinzipien, die bestimmen, wer und was wir sind. Die 4 Rollen effektiver Führung sind das, was wir machen, um in einem Unternehmen Führungseinfluss auszuüben. Wenn man die 7 Wege in den Kontext der 4 Rollen stellt, ist ihre Rolle das Vorbildsein. Das verleiht den 7 Wegen eine strategische Qualität. Während wir in den anderen 3 Führungsrollen agieren, leben wir die 7 Wege und geben damit ein Vorbild. Die Prinzipien, auf denen die 7 Wege basieren, sind mit einem tiefen Brunnen vergleichbar, der alle Brunnen an der Oberfläche speist, zum Beispiel Total Quality Management, Befähigung beim Teamaufbau, Innovation und so weiter. Skandale im Zusammenhang mit einzelnen Unternehmen führen oft dazu, dass alle Unternehmen über einen Kamm geschoren werden. Das bringt die Frage des Charakters ins Rampenlicht. Wie entwickelt man den persönlichen und den kulturellen Charakter? Wie kann man solchen Problemen aus dem Weg gehen? Ich hatte die Gelegenheit, an den Nachwirkungen des Zwischenfalls auf Three Mile Island, der Unruhen im Zusammenhang mit Rodney King und der Havarie des Tankers Exxon Valdez zu arbeiten. Dabei habe ich festgestellt, dass all diese Katastrophen im Grunde akute Manifestationen eines tiefen kulturellen Phänomens waren, die Spitze eines Eisbergs. Leute hatten das Falsche getan, Dinge vertuscht, Unterlagen vernichtet, schlimme Vorfälle ignoriert. Dann waren sie erwischt worden und die Medien verbreiteten das Ganze. Meiner Ansicht nach ist das eine Lektion, die alle Unternehmen beherzigen sollten. Gehen Sie noch einmal das durch, was Ihnen am wichtigsten ist: Ihre Vision und Ihr Wertesystem. Untersuchen Sie sämtliche Prozesse und Verfahrensweisen, Strukturen und Systeme erneut, um zu überprüfen, ob die Visionen und die Werte durch Sie institutionalisiert wurden. Das Feedback sollte die ehrlichen Beurteilungen der Berater, Zulieferer, Kunden und der ganzen Wertschöpfungskette wiedergeben. Aus Problemen, die wir durch unser Verhalten selbst hervorgerufen haben, können wir uns nicht herausreden. Irgendwann werden die Dinge immer auf den Verursacher zurückfallen. Loyalität darf kein höherer Wert als Integrität sein. Genau genommen ist Integrität Loyalität. Wir wollen doch, dass unser Arzt uns die Wahrheit sagt, auch wenn wir sie nicht hören wollen. Wir wollen, dass er sich seinem Beruf gegenüber integer verhält, als höchste Form davon, dass er uns selbst gegenüber integer ist. Mit Ihrem Unternehmen ist es genauso. Sie sollten sich als Profi betrachten, dessen höchste Loyalität moralischen und beruflichen Prinzipien gilt, nicht Ihrem Unternehmen. Das ist die deutlichste Weise, Ihrem Unternehmen gegenüber loyal zu sein. Wenn man in einem Unternehmen Charakter entwickeln will, sollte man das nicht auf eine Checkliste setzen, anhand derer die Leute beurteilt werden, sondern man sollte die Leute für an einem Balanced Scoreboard gemessene Ergebnisse verantwortlich machen, die eine höhere Ebene der Charakterentwicklung erfordern. Das ist der beste Weg, den ich kenne. So beurteilt man nämlich nicht den Charakter der Leute. Man überträgt ihnen lediglich eine Verantwortung, die Charakterwachstum verlangt. Wie kann man nach einer Entlassungswelle eine positive, auf Vertrauen basierende Unternehmenskultur aufrechterhalten? Wissen Sie, warum Kulturen sich nach Entlassungen verschlechtern? Weil man die Prinzipien nicht befolgt, weil man die Leute nicht einbezieht, weil sie nicht informiert werden und daher nicht wissen, wann die Nächsten an der Reihe sind. Sie verstehen die Kriterien für die künftigen Entscheidungen nicht. Sie sind vielleicht nicht gut genug über die wirtschaftlichen Gegebenheiten in ihrer Branche und ihrem Unternehmen und über die wirtschaftliche Gesamtlage informiert. Ich habe oft selbst miterlebt, dass Unternehmen sehr schwere Zeiten durchmachten und harte Entscheidungen treffen mussten, das aber auf bemerkenswert prinzipienzentrierte Weise schafften. Durch transparente und offene Kommunikation, durch aufrichtige, signifikante Einbeziehung und Beteiligung, durch die Orientierung an festen, auf Prinzipien basierenden Werten und durch den dadurch erhöhten Aufwand wussten die Leute, auf die die Entscheidungen sich negativ auswirkten, und ihre Familien, dass das Unternehmen diesen zusätzlichen Aufwand für sie machte und die Verständigungsbereitschaft unter den Betroffenen wuchs sogar. Bei uns wird viel für die Führungsentwicklung getan. Schulungen, externe Workshops, spezielle Meetings und Trainer, die zu uns ins Unternehmen kommen. Das ist alles sehr hilfreich und inspirierend und verleiht uns Auftrieb. Doch nach ein paar Tagen läuft alles wieder im alten Trott. Was würden Sie uns empfehlen? Etwas zu wissen, es aber nicht zu tun, bedeutet, es nicht wirklich zu wissen. Neues, wichtiges Wissen und neue Fähigkeiten können uns vorübergehend inspirieren und ermutigen. Doch wenn wir sie nicht anwenden, ist das nicht von Dauer. Solange die Strukturen und Systeme des Umfeldes aber keine Anreize dafür geben, werden die Leute sie nicht anwenden. Es wird ihnen also an Wissen fehlen. Irgendwann fordern solche Erfahrungen ihren Tribut und führen in der ganzen Kultur zu Zynismus. Die Bemühungen um Veränderungen und die ganzen neuen Management-Schlagwörter sind dann wie Zuckerwatte, die zwar einen Augenblick lang gut schmeckt, dann aber dahinschmilzt. Der Schlüssel ist, das Material zu lehren, darüber zu sprechen und zu versuchen, es zu institutionalisieren, indem man die fundamentalen Prinzipien direkt in die Prozesse des operativen Geschäfts und in die Belohnung der Leute einbaut. Dann wird es sich festsetzen. Es wird keine Nebensache mehr sein, sondern eine der Hauptattraktionen. Ist dieses ganze Material so neu? Diese Ideen höre ich schon seit meiner Jugend. Ich sehe sie überall in unserer Geschichte. Ja, da haben Sie recht. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Gerade aufgrund unserer prinzipienzentrierten Verfassung und unseres freien Marktes kommt es in den USA, wo 4,5% der Weltbevölkerung fast ein Drittel der Güter weltweit produzieren, zur Freisetzung des menschlichen Potenzials. Ein Beweis dafür, dass die Kraft dieser Paradigmen und Prinzipien zu wirklich dramatischen Ergebnissen führt. Sie wissen ja, dass die Prinzipien zeitlos und universell sind. Die signifikanten Prinzipien werden wohl am besten von den Bauern gelernt. Besser gesagt, verdient und geerntet. Einfach weil sie so nahe an der Natur und ihren Gesetzen bzw. Prinzipien sind. Sie wissen, dass man auf dem Hof nicht in letzter Minute den ganzen Lernstoff nachholen kann, wie es die Leute in den von der Gesellschaft organisierten Institutionen, beispielsweise den Schulen, versuchen. Auch der Spitzensport ist eine ausgezeichnete Metapher, denn wer dort eine echte Chance zu siegen haben will, muss den Preis dafür zahlen. Was der gesunde Menschenverstand uns sagt, wird leider längst nicht überall praktiziert. Deshalb besteht ein Bedarf nach Erneuerung, nach einer erneuten inneren Verpflichtung und einer Wiederherstellung der Charakterethik und der prinzipienzentrierten Führung. Beruht Ihr Material auf Forschungen? Falls Sie empirische Doppelblindstudien meinen, nein, mit Ausnahme unserer wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Schwachstellen bei der Umsetzung. Falls Sie aber historische Analysen, die Sichtung der Literatur und eine eingehende Erforschung des Handelns meinen, ja. Ist Ihr Material im Grunde religiös? Die Prinzipien haben definitiv eine moralische und spirituelle Grundlage, doch sie sind nicht Bestandteil einer bestimmten Religion. Ich habe sie auf der ganzen Welt gelehrt, im Kontext verschiedener Religionen und dabei immer die jeweiligen heiligen Schriften herangezogen. Die Prinzipien sind wirklich universell und zeitlos. Früher, heute ist das anders, hat es mich geradezu verblüfft zu sehen, was passiert, wenn man die Leute irgendwo auf der Welt, auf irgendeiner Ebene im Unternehmen, auf signifikante Weise in die Entwicklung des Wertesystems einbezieht. Wenn der Geist echter Offenheit und Synergie herrscht und die Leute wirklich informiert sind, werden im Wesentlichen die gleichen Werte gewählt. Es werden zwar unterschiedliche Wörter benutzt und es ergeben sich unterschiedliche praktische Methoden, die diese Werte reflektieren. Doch bei der tieferen Bedeutung geht es stets um die vier Dimensionen, über die ich hier immer wieder gesprochen habe. Die physische, ökonomische, die soziale, Beziehungen, die mentale, Entwicklung der Talente und die spirituelle, sowohl im Zusammenhang mit einem Sinn als auch mit Integrität. Falls Sie selbst eine interessante Erfahrung machen möchten, sollten Sie sich die Leitbilder einiger Unternehmen ansehen, die im Laufe der Zeit durch Einbeziehung und Identifikation entwickelt wurden. Sie werden feststellen, dass zwar unterschiedliche Wörter benutzt werden, die Leitbilder aber im Wesentlichen den gleichen Inhalt haben, auch wenn die Unternehmen nicht immer nach ihnen leben. Auf Wiederhören bei Audible.